Die Erleichterung in Polen war allenthalben zu spüren. Bereits am Morgen lief die Eilmeldung vom Verzicht auf die Nominierung Erika Steinbachs für den Stiftungsrat der Berliner Vertriebenen-Gedenkstätte über die Bildschirme aller großen polnischen Fernsehkanäle. Polens Regierungsfraktionschef Zbigniew Chlebowski sprach von einer guten Nachricht. Die diplomatische Mission von Władysław Bartoszewski endet mit einem großen Erfolg Polens. Auch die Bemühungen und Gespräche zwischen Regierungschef Tusk und Bundeskanzlerin Merkel haben zu einem guten Ergebnis geführt. Ich denke, wir sollten die öffentliche Debatte über dieses Thema jetzt endlich abschließen. Auch Polens Parlamentschef Bronisław Komorowski stand die Erleichterung heute ins Gesicht geschrieben. Unsere Einwände gegen die Vorsitzende des Deutschen Bundes der Vertriebenen wurden von der deutschen Seite offenbar sehr ernst genommen, zeigte sich Komorowski zufrieden. Diese Entscheidung zeugt davon, wie tief inzwischen auch in Deutschland das Verständnis dafür ist, dass man die deutsch-polnischen Beziehungen nicht belasten, sondern mögliche Spannungen, die sich aus der gemeinsamen Geschichte ergeben, eher lindern sollte. Und dass uns das gelungen ist, darüber freue ich mich sehr. Bei aller Freude in Polen über den Nominierungsverzicht des Deutschen Bundes der Vertriebenen, die Diskussion über das geplante sichtbare Zeichen gegen Vertreibungen in Berlin wird wohl noch weitergehen. Der nationalkonservativen Opposition um die polnischen Zwillingsbrüder Kaczynski reicht das deutsche Einlenken bei der Besetzung des Stiftungsrates nicht aus. Die polnische Rechte stellt vielmehr die deutschlandfreundliche Politik der Tusk-Regierung insgesamt in Frage, bestätigt Paweł Kowal, außenpolitischer Experte der PiS-Opposition. Ich weiß nicht, warum sich die polnische Regierung nur auf die Verhinderung von Frau Steinbach konzentriert hat. Das Ziel unserer Politik sollte es doch sein, dass es überhaupt kein Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin geben wird. Wir sollten also konsequent gegen das Gesamtprojekt auftreten. Denn wenn Frau Steinbach nicht im Stiftungsrat vertreten ist, wird dort jemand sitzen, der Steinbachs Auffassungen repräsentiert.